Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute, keine Chance, aber trotzdem gut, verkannte Hits des 20. Jahrhunderts. Am Mikrofon ist Thomas Alban. Guten Abend. Yeah. Keine Chance, aber trotzdem gut verkannte Hits des 20. Jahrhunderts. Das ist das Thema des heutigen Soundchecks. Und ich meine mit Hits nicht unbedingt Chartkompatibilität, sondern kreatives Potenzial. Etwas, was dann oft von Nachfolgern kommerziell ausgeschlachtet wurde. Oder auch nicht. Das, was wir hier am Anfang gehört haben, war so ein bisschen wie Crosby, Stills, Nash and Young auf Metal. Das war die Gruppe Awful Truth mit dem Stück It Takes So Long aus dem Jahre 89. Die Gruppe ist längst in der Versenkung verschwunden und Sänger und Songschreiber Dave Oehlerking ist heute solo unterwegs. Ein erstaunliches Album mit erstaunlichen Songs. Die Welt der Dance Music ist voll mit Sternchen, die kurzzeitig aufgehen und dann im Club Orbit verglühen. Da gibt es viele kleine Hits, vor allem die, die es nie geworden sind, aber immer so gemeint waren. Zum Beispiel dieses Stück vom englischen Johnny L., Oh I Like It von 1993. I like it. Sie hatten wirklich prominente Fans, aber blieben eigentlich immer mehr oder weniger erfolglos. Die Rede ist von dem Duo Micro Disney. Sie haben einige Platten veröffentlicht, darunter auch bei großen Companies, aber nie nennenswerte Erfolge gefeiert. Als sie sich dann aufgelöst hatten, gründete Sänger Cathal Coughlin die Härteren Fatima Mansions und sein ehemaliger Mitstreiter Sean O'Hagan die High Lamas. An den folgenden zwei Stücken zeigt sich auch hier das Potenzial der beiden Mitstreiter, die zwar recht unbekannt blieben, aber wirklich sehr inspirierend waren. They first met at the hospital, she was checking out for good. Her body patched but past repair and there her angel stood. She was feeling quite confused now that her death was close at hand. She had to face eternity, so why not this mumbling man? Got himself a wedding suit at a local warrant sale. It belonged to some old Turkish man who'd old and gone to jail. He would coax her mind with talk of love to make her body kind. 'Cause people hate the truth, you know. They need a pack of lies. Growing tired of being foreign, being spat on and shortchanged. That she leave with him for the land whence he came. They were herded on like cattle to a ferry at high tide. This unkempt aging orphan and his helpless dying bride. But he left her at the other shore, crying on the deck. She had stumped against the rail as he had struck to free his neck. The custom shed was empty as he made his way inside. There were no chimpanzees in uniform to hear his pack of lies. Now she's ascending into heaven with contentment on her face. And holy God is there to greet and batter her into her place. Oh, but meanwhile back on earth it seems the prodigal's returned. And they're making him the chieftain and they come to him to learn. How the neighbors in the rich land better steal and kill and lie. When they ask who calls the weaklings there, he just shrugs and says, not I. But surrounded by diseases, I stood tall and kept my health. I could have been important if I'd been somebody else. The moral of this story is this land's a victim's farm. Don't you ever feed a beggar here, he'll eat your fucking arm. And don't blaspheme the strong ones if you want to stay alive. Now smile and give them thanks when they say, here's a pack of lies. Oh, Pack of Lies von The Fatima Mansions und im Anschluss The Sun Beats Down von den High Lamas. Zeit mal wieder das das Genre zu wechseln. Hip-Hop war auch immer eine Musik der Stereotypen. Wenn einer mit Goldkettchen behangen erfolgreich war, dann folgten direkt 20 andere. Einer, der es immer anders gemacht hat und weniger James Brown, als eher Leo Sayer gesampelt hat und dazu die verrücktesten Raps zum Besten gab, war und ist Biz Markie. Der Mann hat unzählige wesentlich erfolgreicher Kollegen seines Genres beeinflusst und war einer der ersten, für den sich Humor und Hip-Hop wirklich nicht ausgeschlossen haben. Hier ist Biz Markie. It sounds funky. Yo, Doc, I'ma count on three. 1, 2, 3. Well, I'm not a Gwelluga, a hallucinogen. I'm just coming up with rhymes that I invent. Out of my head or like all the spot. Whether you know it or whether you not. Aware that the mud foot's in your tail. I'm super educated, ready to get down. Just check out what the heck I got to say. It's not the same old rhythm and rap cliche. Markie the king of a rap. I rock and put you in check. Hypnotize me, recognize and plus I get respect. And if you think you can't mess with the magical man, I rock them, I do what I like and plus I got a plan. Said don't be missing, don't be listening to the format. Determined like a German, like a head is to a hat. That's why I qualify as the better MC. I never treat people like they were fleas. But if you think that I got a big head though, like I'm a woman with your asshole. Now bust this out. Well, well, well, well, you know it's me, the Mudfoot. Yeah, the diabolical B. Ozzy Abba's an A-R-A. I'm a superstar. All these robber minds, so I don't have to bother. I just come out with something G like of an MC staking up of the mic. Super duper MC party pooper. A zigzag to rock the mic and I recruit. Right, and I am great. My DJ is a INBC rocker to the rhythm. With rhymes, I be writing. BMV Studio. Yeah, you know. My DOC is down in Jado. I sing, I wreck it, I get respected, never neglected, well protected, and I do know that I'm the original B. Ozzy on my R, K got with the E. And if you think it's me, no, I think it's D. C-O-O-L-V, M-I-M-D-O-C. I give it Big E, I think I'm Zucker Z. I'm backwards of an MC, know what it's me. Hellify King, I do my own thing, make the microphone sing, and you know that I bring. And every time I rock, I don't got a big head though. Forget that, let go my ego. Let go my ego. Let go my ego. Let go my ego. Not a lot of like people want to know about me. The original, diabolical, energetical, Biaziyama, the A-R-A, superstar of rap. And it don't matter to me, I'll make your hands clap. Best in Zing, the man appointed rap king, bound to wreck your body. I'll make the phone sing, that's why I say Zenoa, MC's showa. Hey, in junior high school, I saw Shenandoah and bed knobs and broomsticks with my DJ Cool V. That is on the mix, I do it out of my heading. From here to Homesteading or even Bellport, cause it is my sport. Seit den frühen 80ern sind Clock TVA aus Sheffield aktiv. Im Spannungsfeld von Avantgarde und dunkler Elektronik waren sie später so etwas wie die dunkle Seite von Kraftwerk. Als The Anti-Group gab es unglaubliche Soundscapes von ihnen zu hören und es wird eine Menge Future-Pop-Bands heute geben, die sich auf Clock TVA oder einem ihrer Seitenprojekte beziehen. Auch hier galt, die Gruppe aus Sheffield war nie sonderlich erfolgreich, was sie aber nicht davon abgehalten hat, tolle Platten aufzunehmen. Beispiel Digital von 1991 mit dem Song Final Program. Thank you. Látjátok, feleim, szemetekkel mik vagyunk. Isapor és ham vagyunk. Mennyi malasztban teremté eleve mi ősünket Ádámot, és adta vala neki paradicsomot házzát. És mint paradicsomban való gyümölcsöktől monda neki vérnie. Heu tiltáljuk egy fa gyümölcségül, de mondá neki miért ne. És aki napon eendel az gyümölcstől, halálnak halálával halsz. Hallálolnád teremtő Istentől, de felett. Engede ördögintetőnek, és evék az tiltott gyümölcstől, és az gyümölcsben halál. We have made a plan for Christ. We created a plaster. have made a plaster Christ. Tonight, forget. On our grave walls have we created a plaster Christ. To watch his body. We have made a plaster Christ. Have we created a plaster Christ? I made that. You are making a plaster Christ. You can still see him. His bleeding body, a crucified shadow. Ich weiß nicht, wie viele Horrorfilme dieses amerikanische Duo im Schrank stehen hat, aber das kam auch in ihrer Musik rüber. Während gerade im Gothic und in der Dark Electro-Szene vieles andere erfolgreich wurde, blieben die gerade gehörten GGFH relativ unbekannt. Plaster Christ, ein Stück ihres Albums Disease, ist ein Beispiel, dass es auch in dieser schwarzen Szene kleine Hits gibt, die eigentlich nie welche waren. Stimmungswechsel mit der englischen Gruppe Rialto, eine Band von vielen, die stets versuchen, mit kleinen Hymnen erfolgreich zu werden. Coldplay, Star Sailor, das sind zwei Bands, die es in letzter Zeit geschafft haben, aber es gibt unzählige, die auch CDs veröffentlicht haben und noch nicht einmal an den Rand des Erfolges gelangt sind. Beispiel Rialto aus London mit Anything Could Happen. They tried to kill us all. But this show's not over. Cause we were born to shine. And thrill like supernova. So dry your tears, don't cry now. It's nowhere near the final curtain. Anything could happen. This world's uncertain. Anything could happen. Kurzem, als ich den Soundcheck über New Romantics gemacht habe, kamen sie schon vor, die Lotus Eaters. Die drei Engländer hatten eine Pop-Hymne nach der anderen auf ihrem Album vereint. Es gab sogar verschiedene Maxis, aber der Erfolg blieb aus. Vielleicht war alles zu künstlich, zu konstruiert, zu schön für die frühen 80er. Sicher ist eins, No Sense of Sin, ihr Album war völlig zeitlos. Und ist es irgendwie heute noch, wie dieser Song Out of Your Own. Thank you. Das waren noch Zeiten, wo es einen englischen DJ brauchte, um deutsche Bands zu entdecken. John Peel, der immer noch aktiv ist, war so einer, der innovative deutsche Bands als erster entdeckte, bevor sie dann in Deutschland hellhörig wurden. Mit den Shiny Gnomes aus Nürnberg war das so. Völlig zeitlose Rockmusik mit indischen Einflüssen, wo doch gerade harte Gitarren und alles andere im Trend war. Die Shiny Gnomes legten mit ihrem ersten Album Wild Spells von 1986 einen kleinen Meilenstein an progressiver Rockmusik vor, der auch Jahrzehnte später seinesgleichen sucht. Vor allen Dingen Temple Bowl. Punjabi MCs dieser Welt hingehört. In India. Die Stereo MCs haben es ja zu einigem Erfolg gebracht. Sie selbst haben sich ziemlich lange zurückgezogen und sich aber auch als Produzenten hervorgetan. Da erschien dann vor 2 Jahren eine EP von Sean Reverend, ein Mann jamaikanischen Ursprungs unter dem Namen Exodus 77. Die ist dann schnell wieder untergegangen. Völlig zu Unrecht, wie ich finde. Denn dieser hat Sprechgesang mit der Musik dazu. Das ging wirklich unter die Haut, aber wohl nicht über den Ladentisch. 59 Seconds, Exodus 77. Never had visions of our dad. Dreams never had visions of our dad. 59 seconds, 1 second sad. Can't find emotions, therefore we're mad. Whisper depression, riding the fad. Dreams never had visions of our dad. 59 seconds, 1 second sad. Transparent being in the land of the knowing. Running on earth while harmony is sliding. Tidal wave of pain, truth is drowning. Through it all, hearts keep shining. If your heads up to you, your aura will have a Maria, generate more cause flows migrate. State of mental mind, state artistic need. Man sees knowledge like he sees war. Living your life in a convenience store. Absolute assurance is speaking next door. Abstract elevation, do you want more? Of my dad, 59 seconds, 1 second sad. Dreams never had visions of my dad, 59 seconds, 1 second sad. There's a reason for everything I said. Inside tears, angels sing, I said. Gravity, sea force, hear it ring, I said. The world is locked into itself. Is it about the Maya preservation of self? That last second was longer than forever. Man has technology and Jah has the weather. Man has technology and Jah has the weather. Man sees knowledge like he sees war. Living your life in a convenience store. Abstract elevation, do you want more? Abstract elevation, do you want more? In a crowd and I'm dancing with loneliness. Even in your madness, stand on happiness. Pain in your head, you can call it selfishness. To know your faults is to know oneness. I'm emotionally naked in a river of blindness. From a distance, looking at kindness. What's the price for silence? Is it ultraviolence? The future, the past. Dreams never had visions of our dad. 59 seconds, 1 second sad. Dreams never had visions of our dad. 59 seconds, 1 second sad. Can't find emotions, therefore we're mad. Can't find emotions, therefore we're mad. With blood depression, right in the face. Can't find emotions, 59 seconds into itself. Beenden möchte ich Stunde 1 im Soundcheck mit einer der seltsamsten und schrägsten Bands der frühen 80er. Basement 5, 3 Rastertypen von Manchester-Legende Martin Hennett produziert im Spannungsfeld zwischen Dub, Rock und Reggae. Auch heute noch sehr richtungsweisend. Gleich gibt's eine weitere Stunde. Hier sind Basement 5. Immigration, you know what it's like. Immigration is for me life. Oh, what is it like to live separate lives? I'm not talking about man and wife. I'm talking about some people like living with Father John and Sister Dave. Five of them are the way his brother Daniel and Frank Meg. Immigration. Immigration, you know what it's like. Immigration. Immigration is falling in life. What about the Danny and Danny Meg? You've never seen it in your life. But somehow you know they're part of your life. Immigration, immigration, you know what it's like. Immigration, immigration is for making life. Deutschlandfunk.